Der letzte große Prophet war Johannes der Täufer. Und von ihm möchte ich heute erzählen, von ihm und von seiner Botschaft. Aber zunächst einmal müssen wir uns klar machen, in was für einer Zeit Johannes der Täufer geboren wurde, nämlich in einer Zeitenwende. In gewisser Hinsicht war Johannes der Täufer der letzte große Prophet des Alten Testaments. Und wenn man es elementarisiert auf den Punkt bringt, war die Botschaft des Alten Testaments, dass Gott seinem Volk ein Versprechen gibt. Und dieses Versprechen lautet: Ich werde selbst kommen und euch retten. Gott sagt, ich werde eines Tages selbst vor dir stehen und dich befreien. Und Johannes der Täufer lebt, er war ein Zeitgenosse von Jesus, im Jahr 30 nach Christus, und das Volk Israel wartet noch immer darauf, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird. Und sie warten sehr, sehr lange, Jahrhunderte, sie warten über 1000 Jahre. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, denn uns ist ein Kind geboren. Das hatte Gott seinem Volk versprochen durch den Propheten Jesaja, und das war zu dieser Zeit von Johannes dem Täufer schon 700 Jahre her. Das Kind war immer noch nicht geboren. Die Israeliten warteten noch immer im Finstern und fragten sich: Kommt Gott wirklich noch? Und du, Bethlehem, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, prophezeit Gott durch Micha. Aber aus Bethlehem war noch keiner gekommen, kein Messias. Und so wartet das Volk Israel noch immer, dass Gott selbst kommt, um sie zu retten. Sie warten und sie warten. Und was das Warten noch schlimmer macht, ist, dass der letzte Prophet, den Gott geschickt hatte, dass das schon 400 Jahre her war. 400 Jahre schweigt Gott. Wird er jemals noch kommen? Vielleicht fragt ihr euch das manchmal auch. Gott schweigt und die Mächtigen der Welt terrorisieren die Menschen. Nun möchte ich mir gerne mit euch ein Kapitel in der Bibel etwas näher angucken, Lukas Kapitel 3. Und da listet Lukas all die mächtigen Menschen der Welt auf, die die Völker terrorisieren. Kaiser Tiberius, den Statthalter Pilatus, die Fürsten Herodes, Philippus und Lysanias. Und wir könnten heute noch manche Mächtige mit hinzufügen in diese Liste, die unsere Welt auf den Kopf stellen. Und vielleicht hast du auch ganz persönlich einen Mächtigen in deinem Leben, der dich terrorisiert. Und genau da hinein fängt Gott wieder an zu sprechen. Er schickt seinem Volk einen neuen Propheten, den letzten Propheten. Er heißt Johannes. Lukas schreibt es so: Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Und sprachlich interessant ist, dass Lukas die Herrscher dieser Welt, diese großen Namen, alle nur in einem Nebensatz unterbringt. Der Hauptsatz ist aber: Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Denn am Ende regiert Gott selbst. Ihm gehört der Hauptsatz. Gott schickt seinen letzten Propheten, er schickt Johannes. Und Johannes bekommt die Aufgabe, die Menschen darauf vorzubereiten, dass Gott kommt. Denn der Messias, der Mensch, in dem Gott auf die Welt kommt, ist endlich da. Der König kommt. Und wenn in der Antike ein König eine Stadt besucht hat, dann bereitete sich eine Stadt darauf vor. Damals gab es in der Regel nicht so schöne Straßen, wie wir sie heute haben. Die Straßen glichen eher so Trampelpfaden. Aber wenn ein König kommt, dann wurde eine prächtige Straße gepflastert. Und Gott ist der König des Universums. Wenn er selbst kommt, dann reicht eben nicht eine einfache Pflasterstraße aus Stein. Da müssen Hügel platt gemacht werden. Dann müssen ganze Täler zugeschüttet werden. Und genau das predigt Johannes der Täufer. Er predigt: Gott kommt. Bereitet den Weg des Herrn. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und jetzt wird es persönlich, weil das ist auch die Botschaft an einen jeden Menschen heute. Gott kommt in dein Leben. Bist du darauf vorbereitet? Bist du darauf vorbereitet, dass Gott zu dir kommt? Ist dein Herz dafür bereit, dass der König einzieht wie auf einer Prachtstraße? Sich darauf vorzubereiten, dass Gott kommt, das meint das alte Wort Buße tun. Umkehren. All die Berge von Mist, die ich so Tag ein und Tag aus mache, die will ich für dich aus dem Weg schaffen, Gott. Und wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, merkt man, ich kann mein Herz gar nicht vorbereiten. Ich kann gar keine Berge aus dem Weg schaffen. Gott muss das tun. Gott muss mich vorbereiten. Gott muss selbst die Straße bauen, auf der er zu mir kommt. Und genau das tut Gott durch Johannes. Der Engel Gabriel hatte es seinem Vater Zacharias bereits bei der Geburt von Johannes genauso angekündigt. Er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Wir bekehren uns nicht selbst. Gott tut es. Und er tut es durch Prediger wie Johannes. Johannes bekehrt uns und er tut es, indem er zweierlei tut. Es gibt drei Dinge, die Johannes sagt, aber gucken uns erstmal die ersten beiden an. Er reißt in einem ersten Schritt das Hohe nieder und in einem zweiten Schritt schüttet er das Niedrige wieder auf. Er reißt in einem ersten Schritt das Hohe nieder, das ist das Gesetz, das er predigt, und in einem zweiten Schritt schüttet er das Niedrige wieder auf, das ist das Evangelium, das er predigt. Johannes reißt das Hohe nieder. Er sagt, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Johannes reißt das Hohe nieder, indem er ein falsches Selbstbild, das wir von uns haben können, niederreißt. Er formuliert es so. Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Die Leute kommen extra zu Johannes in die Wüste. Sie wollen sich taufen lassen. Sie lassen sich auch auf seine Botschaft ein. Aber Johannes fängt erst mal an, sie zu beleidigen. Ihr Otterngezücht, ihr Schlangenbrut. Ich habe ja mal gelernt, dass man so eine Kirche wieder voll bekommt, wenn wir unsere Gottesdienste fröhlich machen und freundlich und menschenfreundlich gestalten. Aber Johannes macht es irgendwie anders. Er beleidigt die Leute und er hat quasi eine volle Kirche. Die Leute kommen in Scharen. Otterngezücht ist nicht nur eine Beleidigung. Also es ist nicht nur, dass man irgendwie einen Menschen mit einem Tiernamen beleidigt, irgendwie wie man heute vielleicht sagt, du Mistvieh, sondern eigentlich ist es eine analytische Beschreibung. Das heißt nämlich, ihr seid Kinder der Schlange. Und die Schlange ist in der Bibel das Bild für den Teufel. Das heißt, Johannes sagt mit dieser Formulierung, euer Vater ist der Teufel. Das ist eine heftige Aussage, oder? Dein Vater ist der Teufel. Kleiner Nebensatz, das bedeutet nicht, dass wir als Menschen ein Ebenbild des Teufels wären. In meiner lutherischen Tradition, aus der ich komme, gibt es eine Bekenntnisschrift, die heißt die Konkordienformel. Und die macht deutlich, dass wir auch als gefallene, sündige Menschen nach wie vor Geschöpfe Gottes sind und nicht Ebenbild des Teufels. Aber Schlangenbrut zu sein, bedeutet was anderes. Es bedeutet, dass in unseren Herzen die alte Lüge der Schlange wohnt. Die Schlange hatte Adam und Eva zugeflüstert, sollte Gott gesagt haben, du kannst Gott nicht vertrauen. Du kannst so sein wie Gott. Du brauchst seine Hilfe nicht. Du schaffst alles allein, aus eigener Kraft. Ich brauche nicht umkehren. Ich schaffe das ganz allein, auch ohne Gott. Vielleicht kennst du Momente, wo diese Lüge in deinem Herzen wohnt. Und du merkst, wie dich diese Lüge kaputt macht. Und wenn ich das erkenne, wie sehr mein Herz von dieser Lüge zerfressen ist, dann ist das ein schmerzhafter, aber ein notwendiger Prozess. Denn ich denke oft höher von mir. Aber Johannes sagt, alles Hohe, alle Berge, alle Hügel sollen erniedrigt werden. Deswegen konfrontiert er die Leute mit dem Satz, ihr Otterngezücht. Aber dabei bleibt Johannes nicht stehen. Er reißt mich nicht nur nieder, er baut mich auch wieder auf. Alle Täler sollen erhöht werden, sagt er. Und was krumm ist, soll gerade werden. Die Menschen merken, Mist. In meinem Herzen wohnt die teuflische Lüge. Und die tauft Johannes mit einer Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Mit dem Wasser, mit dem Johannes tauft, reinigt er die Herzen der Menschen, die zu ihm kommen. Er baut sie wieder auf. Und Johannes hat dafür in seiner Predigt ein wunderbares Bild. Er sagt, nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Das ist erstmal eine Konfrontation, weil manche Leute die Ausrede haben, wir brauchen nicht umkehren. Wir sind doch Nachfahren von Abraham. Und Gott hat Abraham doch versprochen, dass er so viele Kinder haben soll wie Sterne am Himmel. Also wir sind fein raus. Ich kann gar kein Kind der Schlange sein, weil Gott hat es Abraham doch versprochen. Ja, sagt Johannes. Aber Gott kann sein Versprechen an Abraham auch anders erfüllen. Er kann es auch ohne dich erfüllen. Gott kann Abraham aus Stein Kinder erwecken. Erstmal eine konfrontative Aussage. Aber darin ist auch eine gute Botschaft, weil Stein war damals ein Begriff, den man auch für ungläubige Heiden verwendet hat. Und wenn eine Predigt in mir alles Hohe niederreißt, dann fühle ich mich manchmal wie ein ungläubiger Heide. Gott hat die Kraft, wenn du dich so fühlst wie ein Heide, dich zu seinem Kind zu machen. Hast du manchmal das Gefühl, dein Herz ist versteinert? Du hast dein Herz aus Stein. Die Schlange hat mit ihrer Lüge dein Herz versteinert. Gott kann und will dein Herz wieder aufbrechen. Das ist in deiner Taufe passiert, wenn du getauft bist. Er hat dich von einem Kind der Schlange zu einem Kind Gottes gemacht. Er hat einen Stein in ein Gotteskind verwandelt. Und das hat auch etwas mit der Taufe von Jesus zu tun, die auch hier in Lukas 3 beschrieben wird. In seiner Predigt vergleicht Johannes seine eigene Taufe mit der Taufe von Jesus und sagt, ich taufe euch mit Wasser. Jesus wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Feuer ist das Bild für den Zorn und für das Gericht Gottes. Das Gericht über den Teufel, über die alte Schlange und ihre Kinder. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist mit die erste Prophezeiung, die es in der ganzen Bibel gibt über Jesus. Aber Jesus tut es anders. Er tut es, indem er dieses Gericht, das uns gilt, auf sich selbst nimmt und am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Jesus spricht selbst davon später in Lukas 12, da sagt er, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollendet ist. Jesus spricht von seinem Tod. Jesus nimmt das Feuer des Gerichtes auf sich und macht aus der Schlangenbrut Gotteskinder. Er macht aus uns Schlangenbrut Gotteskinder. Und er macht, was krumm ist, gerade, wie Johannes es predigt. Ich kenne ehrlicherweise manche, die sich daran stören, dass wir Christen so oft über Vergebung predigen. Die sagen dann, ja, das missbrauchen die Leute doch. Also da gibt es doch ja, so den Mafia-Boss in Neapel, der mordet sich durch die halbe Stadt und dann geht er zur Beichte, holt sich die Vergebung ab und dann ist alles wieder gut und dann mordet er wieder weiter. So läuft es nicht. Johannes predigt nämlich noch etwas, jetzt kommt was Drittes. Er predigt, bringt rechtschaffende Früchte der Buße. Aus unserer Umkehr, dass Gott unser steinernes Herz in ein lebendiges Herz verwandelt, daraus sollen Früchte wachsen. Ein lebendiges Herz bringt gute Taten hervor. Und Johannes macht das ganz konkret. Er sagt, wie das aussehen soll. Er sagt, dass ich mich meinen Mitmenschen gegenüber barmherzig verhalten soll. Und das soll jeder von uns in dem Beruf tun, in dem wir sind. Der Schüler soll barmherzig gegenüber den Mitschülern sein, den Lehrern und Eltern. Johannes dekliniert das hier für bestimmte Berufsgruppen sehr konkret durch, für Zöllner und für Soldaten. Denen sagt er, nutzt eure Machtposition nicht aus, bereichert euch nicht. Und was ich dabei spannend finde, ist, dass Johannes ihnen nicht sagt, wenn ihr zum Glauben gekommen seid, dann könnt ihr nicht mehr Zöllner und auch nicht mehr Soldat sein. Er sagt, ihr könnt grundsätzlich in diesem Beruf bleiben. Und in vielen Berufen, die es heute auf der Welt gibt, gibt es Situationen, wo man manchmal nur zwischen zwei schlechten Entscheidungen wählen kann. Die Idee ist also weniger, such dir einen möglichst christlichen Beruf, sondern eher, verhalte dich in deinem Beruf barmherzig. Bringe Früchte der Barmherzigkeit hervor. Und wenn wir das versuchen, werden wir auch merken, manchmal sehen wir in unserem Leben nicht so viele Früchte. Wir merken an uns, ich bin zu oft unbarmherzig. Und wenn wir das merken, schau auf Jesus. Denn einen der ersten Spitznamen, die Jesus je bekommen hat, den hat er von seiner Tante Elisabeth bekommen, die Mama von Johannes. Die hat in Lukas 1 gesagt zu Maria, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Die Frucht ist einer der ersten Spitznamen, die Jesus bekommen hat. Jesus ist die wahre gute Frucht, wovon alle unsere kleinen Früchte immer nur ein schwacher Abglanz sind. Die entscheidende Frucht hat Jesus bereits gebracht. Das ist Johannes, der letzte Prophet des Alten Bundes. Durch seine Predigt kehrt Gott mich um. Er macht niedrig was Hohes. Er macht aber auch die krummen Wege gerade. Aber dann gibt es noch einen entscheidenden Unterschied. Johannes ist der letzte Prophet. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Situation, in der Johannes steht, und zwischen uns heute. Johannes hat gepredigt, der König kommt bald. Er ist fast da. Bereitet euch vor. Wir Christen wissen, der König ist da. Er ist da. Johannes schaut nach vorne. Alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Futurisch wird das Heil Gottes sehen. Wir Christen, das ist das Wunder des Glaubens. Wir sehen das Heil Gottes immer wieder. Wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen, an diesem Altar hinter mir, wenn Jesus Christus selbst in Brot und Wein gegenwärtig ist, zu uns kommt, sehen wir das Heil Gottes. Alles Fleisch sieht das Heil Gottes. Freut euch, ihr Lieben. Unser König, der sich selbst den Weg bereitet hat, ist bei uns. Amen.